Deutschlandfunk, Studiozeit. Sollten Sie noch keine Idee für ein Ostermenü haben, dann holen Sie sich einen großen Notizblock nebst Stift. Unser heutiges Hörspiel, das 2009 mit dem Prix Marolic ausgezeichnet wurde, ist ein Kochrezept. Harry Matthews, ländliche Küche in Zentralfrankreich. Cuisine du pays, provenance centre de la France. Épaule d'agneau désossé, roulée et farcie, dite farce double. Gefüllter Lammschulterrollbraten ohne Knochen. Farce double. Funkeinrichtung und Regie Jean-Claude Kuhner. Mit Ulrich Mattes. Provenance centre de la France, épaule d'agneau dérossé, roulée et farcie, dite farce double. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Danke, danke, merci, ja, vielen Dank. Hier nun heute ein altes französisches Regionalgericht, das Sie einmal ausprobieren sollten. Versuche anmaßender Köche, es zu verfeinern, haben seine im Wesentlichen herzhafte Natur nicht mildern können. Es verlangt einige Geduld, aber Sie werden für Ihre Mühe reich belohnt werden. La cuisine del pays. La cuisine del pays. Provenance centre de France. Palais de Nîmes, désossade, roulade et farce double. Dite farce double. Farce double. Wörtlich doppelte Füllung ist die Spezialität von La Tour Lambert. Diesem Gebirgsdorf hier in der Auvergne, dem zerklüfteten Herzen des Massif Central. Ich habe La Tour Lambert oft besucht. Das erste Mal Ende Mai, wenn die Farce Double traditionell auf den Tisch gebracht wird. Ich habe bei der Zubereitung des Gerichts zugesehen und mit den Köchen des Ortes darüber gesprochen. Bonjour, monsieur. Ça va? Désossé à double face. L'agneau avec du poisson. Je sais pas. Qui c'est qui a dit ça? Aligo. Die Köche von La Tour Lambert waren skeptisch, was die Reproduktion der Farce Double andernorts anbelangt. Nicht aus Stolz, sondern weil sie fürchteten, das Gericht möchte einem Ausländer nicht verständlich sein. Ihre Pflicht, meine Damen und Herren, ist es nun, Ihnen das Gegenteil zu beweisen. Und nichts würde Sie glücklicher machen, wenn es Ihnen gelänge. Des Weiteren, sagten Sie, dürften gewisse Zutaten schwer zu finden sein. Unsere Antwort hierauf ist umsichtige Substitution. Ohne diese müssten wir schließlich auf die meisten ausländischen Gerichte, die nicht aus der Büchse stammen, verzichten. Ce qui est beaucoup plus goûteux, juste la petite palette enlevée, cuit à plat, ou bien alors roulé comme ça. Die Lammschulter selbst erfordert Aufmerksamkeit. Sie müssen sie bei einem Metzger kaufen, der sie entsprechend zurechtmachen kann. Bitten Sie ihn, den halben Hals, die Schulterkoteletts am Bruststück und einen Teil des Vorderbeins dran zu lassen. Andernfalls wird die Füllung aus dem Braten fallen. Voyez, l'os, il est d'une couleur naturelle. Il est pas noir, l'os. Et la graisse très blanche et la viande claire. Voyez, la viande elle est claire. Ce qui fait un agneau très tendre. In der Auvergne ist die Zerlegung des Fleischs kein Problem, da dort ganze Lämmer gebraten werden. Das Gericht gilt als geeignet für außerordentliche, häufig von der ganzen Gemeinde gefeierte Feste von der Art, wie sie bei uns selten geworden sind. Alle Knochen müssen entfernt werden. Mais c'est plus goûteux avec l'os que sans os. Falls Sie dies dem Metzger überlassen, soll er sie Ihnen für den Soßenfond dazu packen. Unterhaut oder Filament müssen intakt bleiben, sonst könnte das Fleisch auseinanderfallen. Das entbeinte Vorderviertel auf den Küchentisch legen. Schneiden Sie die violetten Kontrollstempel nicht heraus. Reiben Sie sie nur mit einer in schwache Lauge getauchten Bürste ab. Das Fleisch wird allen erdenklichen Schutz brauchen. Spülen. Und abtrocknen. Marinieren Sie das Lamm in einer Mischung aus 2 Liter Weißwein, 2 Liter Olivenöl, dem Saft von 16 Zitronen, Salz, Pfeffer, 16 zerdrückten Knoblauchzehen, 10 grob gehackten gelben Zwiebeln, Basilikum, Rosmarin, Steinklee, Ingwer, Piment und eine Handvoll Wacholderbeeren. Der Wacholder sorgt für eine scharfe, unverwechselbare Note. Hier in der Auvergne sammeln Schafhirten die Beeren im Spätsommer, wenn sie ihre Herden von den Bergweiden zu Tal treiben. Sie liefern diese Beeren in La Tour-Lambert ab, wo sie über den Winter in Ziederbrandwein eingelegt werden. Die Zubereitung ist der Mühe wert, erfordert aber Weitblick. Faut tout faire à la main. Faut faucher à la main, moissonner, couper le blé à la main, tout à la main. Battre les gerbes à la main. C'est comme ça. Et oui. Wenn Sie keine ausreichend große Schüssel für Lamm und Marinade haben, nehmen Sie einen Waschzuber. Ohne Zuber müssen Sie improvisieren. Pariser Freunde von mir benutzen ihr Bidet. Wir müssen womöglich auf die Küchenspüle zurückgreifen, so wie ich es bei meiner ersten Farce-Double getan habe. In La Tour-Lambert besitzen die meisten Häuser steinerne Mariniertröge. Weniger begünstigte Bürger benutzen die Gemeindetröge im Eingang einer Höhle am Berghang, gleich in der Nähe des Marktplatzes. Nach 5 bis 6 Tagen ist das Lamm hinreichend mariniert. Nehmen Sie sich für die Füllung 3 Stunden Zeit. Die Fischklößchen oder Quenelle, die hauptsächlich dazugehören, können einen Tag im Voraus zubereitet werden und bis 1 Stunde vor Gebrauch im Kühlschrank bleiben. Die Quenelle von La Tour-Lambert werden traditionell aus Chast hergestellt, einem für die Bergseen der Auvergne typischen Fisch. Der Name, ein Dialektwort mit der Bedeutung frisches Blut, dürfte auf die Farbe seiner gespreizten Kiemen zurückzuführen sein, durch die er seine Nahrung aufnimmt. Es ist ein mundloser Fisch. An die Oberfläche lockt man ihn mit einem Strang winziger Perlen, die den Larven ähneln, auf die er Jagd macht. Und dann erschlägt man ihn mit einem Unterwasserbumerang. À l'Auvergne, vous avez le saumon de fontaine, l'homme chevalier et la truite fario. Comme ça ? Oui, c'est bien. Allez. Als Ersatz eignen sich auch Salzwasserfische, wie der silberne Seehecht oder der grüne Kabeljau. Wenn Sie einen Fisch mit trockenem Fleisch verwenden, vergessen Sie nicht, beim Metzger Rindernierenfett zu bestellen, dass der Fischpaste beigebänkt werden muss. Auf jeden Fall getrennt zerkleinern. C'est bon, c'est très bon, c'est très fin. Einer mit 2,5 Tassen kaltem Wasser gefüllten Kasserolle fügen Sie hinzu Salz, Pfeffer, 2 Prisen geriebene Muskatnuss und 6 Esslöffel Butter. Zum Kochen bringen und vom Herd nehmen. Topf wieder aufsetzen und nach, während das Wasser wieder zu kochen beginnt, 2 Tassen Mehl einrühren. Vom Herd nehmen. Nacheinander 5 Eier einschlagen, dann 5 Eiweiß. abkühlen lassen. Zuvor haben Sie 3¾ Pfund Fisch mit dem Stößel im Mörser zerkleinert, Köpfe, Schwänze und Gräten inbegriffen und durch ein grobes Sieb gepresst. Benutzen Sie dazu weder Fleischwolf, Mixer noch Moulinett. Das Sieb von La Tour Lambert besteht aus einem eleganten Strumpf aus geflochtenem Kupferdraht mit einem an ihm befestigten Eschenholzkolben. Es wird makellos reingehalten. Die Öffnungen sind so raffiniert bemessen, dass die Gräten zerkleinert werden, das Fleisch aber nicht völlig zerrieben wird. Den passierten Fisch mit ein wenig Salz, weißem Pfeffer, Muskat und gehackten Trüffeln, wenn möglich frischen, vermischen. Fisch und Flüssigkeit zu einer gleichmäßigen Paste verrühren. Zwei Stunden vorher haben Sie eine Tasse der stärksten Sahne, die Sie kriegen können, kaltgestellt. Zugang zu einer Kuh ist hierbei natürlich ein Segen. Die atemberaubend zähflüssige Sahne von La Tour Lambert wird in eigens dafür gegrabenen Kellern aufbewahrt. Wer einen solchen nicht besitzt, benutzt den Gemeindekühlraum im mittleren Bereich der bereits erwähnten Höhle. Kühl, aber nicht kalt. Oftmals habe ich die Wärterin diesen Raum betreten und verlassen sehen. Dunkle Gestalten in Kapuzen, Schals und langen grauen Gewändern, die ihre Tonkrüge wie Opfergaben zu einem Heiligen trugen. Die kalte Sahne langsam in die Paste schlagen. Denken Sie dabei an jene aufrechten, bedächtigen Frauen der Auvergne, wie sie im matten Düster der Höhle stehen und mit Gebärden zeitloser Ruhe vor sich hinschlagen. Das Ganze sollte mindestens 15 Minuten dauern. Irgendwann vorher haben Sie die Füllung für die Quenelle fertig gemacht, daher der Name doppelte Füllung. Die Milz wird kurz blanchiert. Die Thymusdrüsen werden gewürfelt, gesalzen, mit frisch gemahlenem, scharfem Pfeffer gewürzt und 6 Minuten lang in geklärter Butter gewendet. Darauf wird beides sehr fein gehackt, Mixer erlaubt und unter Beigabe von 1 Tasse Mark vom Lamm und 3 Teelöffeln alten Madeiras zu einer klebrigen Masse geknetet. Nun müssen die Quenelle geformt werden. Einige Autoren, die ausführlich über die traditionelle auvergnatische Form geschrieben haben, raten dringend dazu, sie um jeden Preis zu übernehmen. Ich bin da anderer Meinung. Die Einwohner von La Tour Lambert, die der Farce Double große Bedeutung beimessen, mögen sich zu Recht dafür engagieren. Sind Sie jedoch ein unverbesserlicher Pedant, dann sollten Sie wissen, dass in der Auvergne hierfür Gussformen benutzt werden. Sie heißen Vögel. Zufällig sind sie wie Vögel geformt und sind hier erhältlich. Sie finden sie in jedem besseren Spezialgeschäft. Ich sagte zu Beginn, dass ich bei der Zubereitung einer Farce Double nichts dagegen habe, gewisse Zutaten durch andere, angemessene zu ersetzen. Aber es ist nicht angemessen, auch wenn eine berühmte Autorität den Vorschlag gemacht hat, die Quenelle mit Bananen-Erdnussbutter zu füllen. Aber vergessen Sie die Vogelform. Klatschen Sie Ihre Fischpaste auf ein Brett und rollen Sie sie flach aus. Verteilen Sie darauf die Füllung in 1,5 Zentimeter breiten Streifen mit 3 Zentimeter Abstand. Die Paste längs der Streifen zerschneiden, die so entstehenden Bänder zu Zylindern aufrollen und die Zylinder in Scheiben schneiden, die nicht größer als ein kleiner Kopfschmerz sein dürfen. Jedes Stück in Trüffelbrösel dippen. So köstlich. Auf das Pro und Contra bezüglich des vorherigen Dämpfens der Quenelle will ich mich nicht einlassen. Der einzige Dampf in La Tour Lambert ist ein dünner, duftender Hauch aus der befeuchteten Glut einer Bratgrube. Wir kommen nun zum wesentlichen Teil bei der Zubereitung einer Farce Double. Die Quenelle umhüllen und in das Lamm einbinden. Ich muss hier nun eine ernste Bemerkung anbringen und Sie müssen auf mich hören. Sie müssen sich das unbedingt zu Herzen nehmen. Mag die traditionelle Art der Umhüllung der Quenelle auch noch so beschwerlich sein, überflüssig ist sie nicht. Von ihr hängt ein wesentlicher Bestandteil der Farce Double ab, nämlich die subtile Wechselwirkung zwischen Lamm und Fisch. Zwar müssen die Quenelle und die Pochierflüssigkeit, in der sie schwimmen, so gut wie möglich von dem sie umgebenden Fleisch abgeschirmt sein, aber doch nicht vollständig. Die Quenelle dürfen nicht in Bratensaft und das Lamm darf nicht in Fischbrühe ertrinken. Doch sollte unbedingt ein, wenn auch noch so gelinder Austausch stattfinden. Verwenden Sie für die Umhüllung der Quenelle unter gar keinen Umständen eine Plastik- oder Frischhaltefolie. Gewiss wäre das einfacher, das sind Fertiggerichte auch. Verlangen Sie sich ausnahmsweise einmal das Äußerste ab. Der Erfolg wird Sie in Erstaunen setzen. Es gibt keine andere Möglichkeit. In La Tour Lambert erwähnte ich einem Einheimischen gegenüber den Missbrauch von Plastik. Mein Gesprächspartner lehnte sich, als flehe er göttlichen Beistand an, zurück, verdrehte die Augen nach oben und streckte seine Arme aus. Er stand am Rand eines Mariniertrogs, die Ränder waren glitschig von Marinade. Ein Fuß schoss vor, er schwankte eine Sekunde und stürzte hinein. Öltriefend und paniert mit duftenden Kräutern tauchte er rasch wieder auf und brach in Tränen aus. Es gibt zwei Methoden. Die erste werde ich nur kurz beschreiben. Sie wird von offiziellen Köchen für öffentliche Bankette verwendet. Die Kaldaunen, also Kutteln, werden von allem Fett befreit und mit Bimsstein extrem dünn gerieben. Dieses hauchzarte Etwas wird zu einem offenen Beutel genäht, der mit Quenelle und Brühe gefüllt und dann zugenäht wird. Das Verschließen des Beutels ist lächerlich schwer. Ich habe es 6-mal versucht und jedes Mal ist er mir unausweichlich geplatzt. Fingerhüteten Näherinnen von La Tour Lambert haben damit ihre Schwierigkeiten. In einem grell ausgeleuchteten Winkel der Festhöhle steht ein stattlicher Chor heulender Knaben um sie herum, deren Aufgabe es ist, ihre Aufmerksamkeit auf den absolut höchsten Grad anhaltender Konzentration zu treiben. Auch wenn sich das Wunder jedes Mal ereignet, ist es jedes Mal ein Wunder. Die zweite Methode besteht darin, die Quenelle in einer Tonschale zu verschließen. Dies verlangt keine übernatürlichen Fähigkeiten, sondern lediglich Aufmerksamkeit. Zwei Mullstücke von 45 cm Länge ausbreiten und festheften. Besprenkeln, bis sie durchnässt sind. Pfützen jedoch aufwischen. Ränder sauber beschneiden. Die beiden Rechtecke jeweils auf eine umgestürzte 2-Liter-Schüssel legen. Überstehende Zipfel zurückfalten, zu Halbkugeln formen, Passform prüfen, dann mit dem Zeigefinger die Ränder der Halbkugeln eindellen, sodass die Dellen, wenn sie einander gegenüberstehen, ein Loch von 2 cm Durchmesser bilden. Achten Sie darauf, die Schale mindestens 48 Stunden vorher herzustellen, damit sie richtig hart werden kann. Sollten Sie Töpfer sein, können Sie sie im Ofen brennen. Wenn nicht, riskieren Sie, dass die Schale bricht. Während der Ton auf dem Mull trocknet, entstehen winzige Löcher. Diese nicht zustopfen. Nur wenig wird durch sie hindurchgehen, gerade genug, um den notwendigen Austausch der Aromen zu ermöglichen. Die Pochierflüssigkeit, 3 Liter, wird wie gewöhnliche Fischbrühe hergestellt. Danisova, Charmansa, Rouge, Blanc, Rosé. Hier in der Auvergne nimmt man dafür einen nicht im Handel erhältlichen regionalen Schaumwein. Doch jeder gute Champagner ist ein annehmbarer Ersatz. Annehmbarer Ersatz soll heißen, annehmbar für mich. Puristen sehen in der Fischbrühe einen Grund, die Zubereitung einer Farce Double überhaupt zu unterlassen. In La Tour Lambert behaupten sie zu Recht, garantiert die Art der Lagerung, dass die Brühe sich schadlos entwickeln kann. In den amphorenähnlichen Krügen, die in den kältesten Tiefen der großen Höhle gelagert werden, entwickelt die langwährende Brühe durch eine schwache, fortwährende Gärung ein exquisites, feinsäuerliches Veilchenaroma. Und das sei unnachahmlich, sagen sie. Ich sage, dass 30 Tropfen Alantblütenauszug diesen Geschmack mit einer Perfektion reproduzieren, die auch die wachsamste Zunge überzeugen wird. In La Tour Lambert, wo man die noch viel anfälligere Darmhaut verwendet, wird das Risiko dadurch vermindert, dass man die durchscheinenden Beutel in wollene Strickbeutel legt. Dennoch ist es unglaublich, dass sie auf dem Weg bis zu den Fülltischen niemals Schaden erleiden. Damit sie nicht abkühlen, werden sie in schnellem Lauf von Jünglingen befördert, die dies als große Auszeichnung betrachten. Im folgenden Jahr dürfen sie allsonntäglich ihre unverwechselbaren lilienweißen Kittel tragen. Zuvor haben sie das Lamm innen und außen eingerieben. Innen mit frischem Basilikum, Korianderblättern, 7 Knoblauch und grob gehacktem Ingwer in Walnussöl. Walnuss, das ist unerlässlich. Außen mit Senfpulver, das im Idealfall mit Wildschweinfett vermischt wurde. Ja, mir ist bekannt, dass unsere Wälder nicht von Wildschweinen durchstreift werden. Etwa 1,5 Liter ausgelassener Speck tut es auch. Sie haben das Lamm mit der Außenseite nach unten liegen gelassen. Jetzt schieben Sie die Tonkugel in die knochenlose Höhlung. Passen Sie sie geduldig in die fleischigen Nischen ein. Dann das Fleisch in kleinen Wülsten darum herumführen, das Lamm so sanft wie möglich in Richtung Kugel drücken. In Richtung, nicht dagegen. wenn die Kugel sich tief im Innern befindet, die äußeren Fleischlappen darüber falten und das Ganze zu einem rechteckigen Bratenstück formen. Die Fleischränder zusammennähen, die Nähte müssen hermetisch abschließen. Auch wenn Sie die originalen Bratbedingungen mit Sicherheit nicht herstellen können, dürfte Ihnen eine Beschreibung das Ziel klarer vor Augen führen. Hier in der Auvergne wird das Lammstück an gewässerten Seilen in eine Bratgrube hinabgelassen. Am Ende ruht es auf horizontalen Gitterstäben, die dicht über dem Boden der Grube aufliegen. Stunden zuvor wurden Eschenäste, die durch 3 Winter getrocknet wurden, in der Grube aufgehäuft und angezündet. Inzwischen sind sie reine Glut. Das Lamm wird hier durch eine Hitzeattacke ausgesetzt, die es zwar nicht verbrennt, aber intensiv genug ist, die Brühe im Innern auf den Siedepunkt zu bringen. Legen Sie das Lamm vorsichtig in eine Kasserolle. Etwa 65 cm. Falls Sie eine solche nicht besitzen, dann kaufen Sie eine. Sollte sie nicht in Ihren Backofen passen, betrachten Sie dies als ein weiteres Symptom für die Geschmacklosigkeit unseres Zeitalters, welcher die Popularität von Gerichten wie Farce Double eines Tages vielleicht abhelfen wird. Zudecken. Santé. Ja, in den nächsten 5 Stunden müssen Sie lediglich hin und wieder das Ofenthermometer kontrollieren und den Braten alle 10 Minuten mit dem Bratensaft aus der Kasserolle begießen. Geben Sie sich getrost einem kurzen Nickerchen hin, wenn Sie Lust dazu haben. Auf keinen Fall etwas trinken. Das hieße in Anbetracht dessen, was Ihnen noch bevorsteht, ein törichtes Risiko eingehen. Die genialen Köche von La Tour Lambert mögen jetzt mit Trinken, Tanzen und Singen anfangen. Aber bedenken Sie, dass diese bereits jahrelange Erfahrung besitzen und dass Sie, anders als jene, allein handeln müssen. Ein Lied, das stets während des Backvorgangs gesungen wird, gewährt wertvolle Einblicke in den Charakter der auvergnatischen Bevölkerung. Es erzählt die Geschichte von dem Sohn eines Hufschmieds, der aufbricht, seine verloren geglaubte Mutter zu suchen. Sie ist tot, aber er kann sich weder an ihren Tod erinnern, noch ihn akzeptieren. Sein verwitweter Vater hat sich eine zweite Frau genommen, eine hübsche Frau, die jünger ist als er selbst. Ihrem Stiefsohn gegenüber benimmt sie sich wenig mütterlich. Nachdem er zum jungen Mann herangereift ist, verführt sie ihn eines Tages. Oder, wie es in dem Lied heißt, sie tut für ihn, was keine Mutter je für ihren Sohn getan. Die Zeile wird das ganze Lied hindurch als Refrain wiederholt. Nach dem Schock dieses Ereignisses begibt sich der Sohn auf die Suche nach seiner Mutter. Sein Vater versucht wiederholt, ihm dies auszureden, indem er beharrlich erklärt, sie sei tot oder, falls sie noch am Leben sei, befinde sie sich an einem Ort, der so nah ist wie das Tal hinterm Hügel und so fern wie die Sterne. Schließlich aber gibt er seinem Sohn ein Schwert und eine Börse voll Geld und lässt ihn ziehen. Nach 3 Tagen kommt der Sohn in eine Stadt. Am Abend begegnet er einer schönen Frau mit langem rotem Haar. Sie bietet ihm ihre Gastfreundschaft an, was er akzeptiert, und sie liest ihm jeden Wunsch von den Augen ab. Freude und Hoffnung erfüllen seine Brust. Nach seiner Mutter. Tod. Tod. Freude, Hoffnung, seine verlorene Mutter, Er beginnt sich zu wundern. Er fragt sich, ob diese Frau nicht seine verlorene Mutter sein könnte. Doch als die Nacht herabsinkt, nimmt ihn die Rothaarige mit in ihr Bett und tut für ihn, was keine Mutter je für ihren Sohn getan. Der Sohn weiß, sie kann nicht diejenige sein, nach der er sucht. Er tut, als ob er schliefe und harrt eine Gelegenheit, sie zu verlassen. Um Mitternacht aber sieht er sie einen starken, scharfen Strick unter ihrem Kopfkissen hervorziehen und ihm entgegenstrecken. Der Sohn springt auf, ergreift sein Schwert und stellt sich der Frau entgegen. Unter seiner Drohung gesteht sie, dass sie ihn seiner Börse wegen ermorden wollte. Der Sohn erschlägt die Frau mit dem Schwert, weckt in der Nachbarschaft einen Priester, um ihr und ihren Opfern ein christliches Begräbnis zu sichern und zieht seiner Wege. 3 Tage später erreicht er die nächste Stadt. Als der Tag zu Ende geht, bietet ihm eine fremde Frau ihre Gastfreundschaft an und wieder akzeptiert er. Sie ist gar noch schöner als die erste und ihr Haar ist ebenfalls lang, aber golden. Sie überschüttet den jungen Mann mit Aufmerksamkeiten in solcher Fülle, dass ihn aufs Neue die Hoffnung zu der Frage treibt, ob sie nicht seine verlorene Mutter sein könnte. Doch mit Einbruch der Dunkelheit nimmt ihn die Frau mit dem goldenen Haar mit in ihr Bett und tut für ihn, was keine Mutter je für ihren Sohn getan. Wieder werden seine Hoffnungen enttäuscht. Voller Unrast heuchelt er Schlaf. Mitten in der Nacht hört er Schritte die Treppe emporsteigen. Er hat kaum Zeit, aus dem Bett zu springen und sein Schwert zu packen, als auch schon 2 stämmige Schurken ins Zimmer stürzen. Sie greifen ihn an und er schlägt sie nieder. Dann wendet er sich der Frau zu und bringt sie mit vorgehaltener Klinge zu dem Geständnis, sie habe gehofft, ihn gefangen nehmen und in die Sklaverei verkaufen zu können. Der Sohn erschlägt sie, weckt einen Priester, damit sie und ihre Spießgesellen ein christliches Begräbnis erhalten und zieht seiner Wege. Nach weiteren 3 Tagen gelangt er in die dritte Stadt. Am Ende des Tages begegnet der Sohn wiederum einer liebreizenden Frau, der schönsten von allen. Ihr Haar wallt rabenschwarz herab. Als einzige von den dreien scheint sie ihn zu erkennen. Und als sie ihn unter ihr Dach nimmt und ihm mehr Wohltaten und Zuneigung zuteil werden lässt, als ihm je zu träumen wagte, weiß er, dass seine Hoffnung ihn diesmal nicht trügen kann. Noch schöner. Freude. Hoffnung. Seine verlorene Mutter. Doch als es dunkel wird, nimmt sie ihn wie die anderen in ihr Bett und tut für ihn, was keine Mutter je für ihren Sohn getan. Sie hat ihm etwas ins Essen gemischt. Es geht nicht anders, er muss einschlafen. Allein um Mitternacht weckt ihn die Berührung kalten Eisens an seinem Hals aus seiner Betäubung. Er nimmt sein Schwert und zielt damit in rasender Wut auf die Brust der Frau, die ihn so betört hat. Sie fleht, er möge sie in Frieden lassen, gibt aber endlich zu, dass sie ihm den Hals aufschneiden und sein Blut saugen wollte. Sie ist eine alte, alte Hexe, die alle ihre Kräfte eingebüßt hat, nur eine nicht, die nämlich sich jung zu erhalten. Dies schafft sie, indem sie das Blut junger Männer trinkt. Der Sohn durchbohrt sie mit seinem Schwert. Mit einem matten Schrei stürzt sie als verrunzelte alte Frau zu Boden. Der Sohn weiß, dass eine Hexe nicht in geweihter Erde begraben werden darf und zieht seiner Wege. Doch der junge Mann reist nicht weiter. Er ist schmerzlich von der Torheit seiner Suche überzeugt. Er hat jede Hoffnung verloren, seine Mutter jemals zu finden. Missmutig macht er sich auf den Heimweg. Am 9. Tag seines Rückmarsches erblickt er von einem Gebirgspass aus den Hügel, hinter dem sich sein Heimatdorf befindet. In dem Tal dazwischen hütet eine Schafhirtin ihre Herde. Als er herankommt, grüßt sie ihn zärtlich, denn sie kennt den Sohn des Hufschmieds und liebt ihn schon seit vielen Jahren. Er setzt sich zu ihr, um auszuruhen. Sie ist, wie er bemerkt, eine schöne junge Frau geworden. Vielleicht nicht so schön wie die bösen 3, doch ihre Augen sind weit und tief, und braun ist ihr langes Haar. Der Nachmittag geht dahin, noch immer bricht der Sohn nicht auf. Am Abend teilt er das frugale Mahl der Schäferin. Freude. Als sie sich zur Nacht niederlegt, legt er sich neben sie. Hoffnung. Und sie, deren Herz vor Freude überquillt, tut für ihn, was keine Mutter je für ihren Sohn getan. Die Schäferin schläft ein. Der Sohn kann nicht schlafen. Kann nicht. Und er ist entsetzt, als er mitten in der Nacht sieht, wie sich die Schäferin plötzlich neben ihm erhebt. Plötzlich? Aber sie berührt nur seine Schulter, als wolle sie ihn wecken und zeigt zum Sternenhimmel. Sie sagt, er solle nach oben blicken. Dort, sagt sie, jenseits der Dunkelheit sind die Seelen der Toten. Sind die Seelen der Toten in einem einzigen funkelnden Licht zusammengekommen. Der Sohn schreit schmerzlich auf und fragt, dann ist dort meine Mutter? Die Schäferin antwortet, ja. Seine Mutter lebt jenseits der Sterne und die Sterne selbst sind kleine Löcher in der Nacht, durch die das schicksalsschwere Leuchten der Toten und der Ungeborenen der Welt offenbart wird. Wer ist jetzt Mutter über dein Schlafen und Wachen? Wer sonst kann die Mutter bei deinen Freuden und Schmerzen sein? Fortan bin ich die Mutter jeder Erinnerung. Und von dieser Nacht an bin allein ich deine Mutter. Auch wenn ich jetzt und morgen und alle Tage meines Lebens für dich tue, was keine Mutter je für ihren Sohn getan hat. In jäher Ekstase begreift des Hufschmieds Sohn, er hat entdeckt, was er gesucht hat. Und so führt er am nächsten Morgen die Schäferin heim. Als sein Vater die beiden erblickt, vergießt er Tränen der Erleichterung und Freude. Und krank vor Reue heißt seine Stiefmutter sie als Erlöser willkommen. Von nun an leben sie alle glücklich und zufrieden. Und wenn allabendlich das Nahen der Dunkelheit neue Sehnsucht im Herzen des Jünglings entzündet und er sich umdreht, um seine Frau in den Arm zu nehmen, kommt sie ihm willig entgegen und tut in all den Jahren jedes Mal eifrig für ihn, was keine Mutter je für ihren Sohn getan. Ja. Ja, wenn Ihre Schaltuhr die letzte Runde einläutet, müssen Sie in Kampfbereitschaft sein. Nicht aggressiv, aber überaus wachsam. Ja. Übrigens, der Zusammenhang dieses Liedes mit der Farce Double beruht, wie mir gesagt wurde, auf der Analogie zwischen den Sternen und den Löchern im Deckel der Kasserolle. Sie müssen jetzt mit hohem Tempo und äußerstem Feingefühl arbeiten. Das Fleisch ist beim Backen aufgequollen. Es drückt fester denn je gegen die Tonhülle. Und ein einziger Ruck kann zur Katastrophe führen. Wiegen Sie sich nicht in dem trügerischen Gedanken, dieser Druck verstärke die Hülle. In La Tour Lambert wird die Handhabung des gebackenen Lamms einer Schwadron gründlich ausgebildeter Jünglinge anvertraut. Sie sind feierlich wie Sargträger und flink wie Mittelstürmer. Und ihre Virtuosität besagt deutlich genug, dass jetzt nicht die Zeit ist, optimistisch zu sein. Ziehen Sie die Kasserolle langsam aus dem Backofen und stellen Sie sie sachte auf einen mit einer dreifach gefalteten Decke bedeckten Tisch. Jetzt werden Sie Hilfe brauchen. Rufen Sie jemanden herbei, einen Freund, einen Nachbarn, einen Ehemann, einen Geliebten, einen Verwandten oder aber einen Gast und schieben Sie zu zweit vier breite Holzspatel von jeder Seite einen unter den Braten und Achtung, heben diesen auf eine Servierplatte. Die Platte sollte auf einer weichen Fläche ruhen, einem Kissen etwa oder einer Matratze. Am besten wäre eine kleine Hängematte. Bevor Sie die Platte auf irgendetwas Härteres stellen, warten Sie, bis das Fleisch abgekühlt ist. Ihr Gehilfe darf sich wieder entfernen. Unterdessen widmen Sie sich der Soße. Auf keinen Fall später als am Abend zuvor haben Sie aus den Knochen der Lammschulter und den üblichen Zutaten wie Zwiebeln, Karotten, Sellerie, Kräutersträußchen, Nelken, Porree, Pastinaken und Knoblauch 1,5 Liter Brühe hergestellt, der Sie nun unverzüglich irgendwelche alten Geflügel, Kapauen, Rebhuhn oder Jungtauben, Karkassen, die in Ihrem Gefrierschrank reif ansetzen, oder auch 1 oder 2 Kaninchen hinzufügen müssen. Das Fett aus der Kasserolle abgießen und diese auf den heißen Herd stellen. Eine ausreichende Menge vom erwähnten guten Champagner in die Kasserolle kippen, um sie sauber kratzen zu können, zum Kochen bringen. Wenn der Wein zum größten Teil verdampft ist, vom Herd nehmen und 2 Tassen ausgelassenes Schweinefett hinzufügen. Dann langsam 2 Tassen Lammblut dazugießen, jeweils nur teelöffelweise einrühren. Zum Schluss die Brühe hinzufügen. Den Herd auf mittlere Hitze stellen und die Flüssigkeit auf eine Menge von 13 Tassen einkochen. Während die Soße einkocht, stellen Sie die Platte mit dem Braten auf einen Tisch, dann das Lamm mit 1 oder 2 Holzlöffeln stützen, damit es nicht von der Platte rutscht. Die Nähte auftrennen, das Fleisch aufklappen und die Tonhülle freilegen. Küchenhandschuhe anziehen, der Ton ist glühend heiß. Und die Schale ganz behutsam aus der Höhlung ziehen. In einen Kochtopf legen und ihr mit einem Holzhammer einen wohldosierten Schlag versetzen. Die größeren Scherben entfernen. Die Quenelle herausschöpfen und zusammen mit einigen Löffeln voll Brühe in einer zugedeckten, gebutterten Schale im Backofen warmstellen. Den Rest der Flüssigkeit passieren und rasch auf 1/4 reduzieren, dann mit dem Rest des Champagners eine weiße Soße herstellen. Soße an die Quenelle geben und servieren. Jedem Gast eine Schale reichen und die Platte mit dem vorher umgestülpten Lamm in die Mitte des Tisches stellen. Das Fleisch wird nicht mit Messer und Gabel gegessen. Mit den Fingern der rechten Hand einen Happen herausreißen, in die Soße stippen und schnell in den Mund stecken. In der Auvergne gelingt dies ohne Kleckern. Doch sind Hummerlätzchen hilfreich. Ärgern Sie sich nicht, wenn Ihnen selbst jeglicher Appetit vergangen ist. Das ist ein normaler und gesunder Zustand. Nicht das fertige Erzeugnis, sondern Ihre Arbeit hat Ihnen Befriedigung verschafft. Doch. Beachten Sie die Reaktionen Ihrer Gäste. Trinken Sie ein Glas Wein und dann könnten Sie den Drang verspüren, einen Bissen zu probieren. Vielleicht auch einen zweiten. Es ist ein feierlicher Anblick, wenn beim großen Frühjahrsbankett von La Tour-Lambert der Bürgermeister von Tisch zu Tisch schreitet und mit glänzenden Fingern gravitätisch die Haut eines jeden einzelnen Lamms aufreißt. Annika! Annika! Nach dieser Zeremonie kommt die allgemeine Fröhlichkeit wieder zu ihrem Recht. Schließlich ist das Fest der Farce Double nicht nur ein altehrwürdiges, sondern auch ein sehr freudiges Ereignis. Jetzt werden Freundschaften erneuert, Feinde verzeihen einander, Liebende umarmen sich. Sicher ist, dass das Fest schon seit jeher mit dem Eintreffen der Schäfer zusammenfällt, die ihre Herden für den Sommer aus dem Tiefland auf die Bergweiden treiben. Ihr Kommen verkündet den Frühling und seine erste Wärme. Und es stellt auch die Wärme der Freundschaft zwischen den in den Bergen sesshaften Handwerkern von La Tour Lambert und den seminomadischen Schäfern aus dem Süden wieder her. Die beiden Gemeinschaften unterscheiden sich allein durch ihre Lebensweise. Verbunden sind sie seit langem durch gegenseitige Wertschätzung, gemeinsame Interessen und vor allem durch Blutsband. Hierzu würde der Verzehr der Farce-Double außerordentlich gut passen. Denn es besteht nicht der geringste Zweifel, dass die Komposition des Gerichts Lamm von den Ebenen am Meer, Fisch aus den Seen zwischen den Bergweiden, ganz bewusst die Verschmelzung dieser verschiedenen Völker zu einer Gemeinschaft symbolisiert. Ich sollte hinzufügen, dass zu der Zeit, in der das Fest seinen Ursprung hat, noch eine weitere Gruppe harmonisch daran teilnahm. Burgundische Pilger auf dem Weg nach Santiago de Compostela. So wie die Leute von La Tour Lambert den Fisch und die Schäfer ihre Lämmer für das große Bankett zur Verfügung stellten, steuerten die Pilger Fässer mit jungem Weißwein bei, die sie aus Chassagne, dem burgundischen Ort, der heute Chassagne-Montrachet heißt, mitgebracht hatten. Ihr Wein wurde zum unveränderlichen Begleiter beider Teile der Farce Double. Und etwas Besseres als diesen Brauch zu übernehmen, dürfte ihnen so leicht nicht einfallen. Zumindest hier kann man sich vollkommen getreu an die Tradition halten. Ça a pas de goût, même dans les fruits, dans les légumes, même la viande. Es ist mit Trauer zu bemerken, dass La Tour Lambert, wie der Rest der Welt, beträchtliche Wandlungen erfahren hat. On mange de plus en plus mal maintenant. Die Schäfer treiben ihre Herden nicht mehr zu Fuß aus dem Süden hinauf, sondern befördern sie mit Lastwagen. Die Seen sind leer geangelt und Ersatz für den Schast wird eingefroren vom Balkan importiert. Der Enkel des letzten Stellmachers arbeitet im Fremdenverkehrsbüro und heißt moderne Pilger willkommen, die keinen Wein mehr mitbringen. Er ist einer der ganz wenigen seiner Generation, die noch im Ort geblieben sind. Der Zementbruch, der vor 10 Jahren mit großem Trara als Beschaffer von Arbeitsplätzen gefeiert wurde, beschäftigt hauptsächlich ausländische Arbeitskräfte. Der augenfälligste Effekt ist der weiße Staub, der die Landschaft bedeckt hat. Ich habe jedoch gehört, dass der Hufschmied mit der Herstellung schmiedeeiserner Lampen noch immer ein gutes Geschäft macht. Glücklicherweise ist die Zukunft der Farce Double wenigstens fürs Erste gesichert. Die Festhöhle wurde auf eine kommerzielle Basis gestellt und produziert jetzt übers ganze Jahr das Essen für Restaurants in der Umgebung. Außerhalb der Saison nur an Wochenenden. Sie ist der Öffentlichkeit zugänglich. Sollten Sie dort vorbeikommen, empfehle ich einen Besuch. Essen Sie die Quenelle ohne Beilagen. Zu dem Lamm passt pürierter Sauerampfer. Er gibt 13 Portionen. Harry Matthews, ländliche Küche in Zentralfrankreich. Es sprach Ulrich Mattes. Komposition Gerd Bessler. Ton Peter Kainz. Regieassistenz Stefan Hügel. Funkeinrichtung und Regie Jean-Claude Kuhner. Monsieur, merci. Bonne journée, bonne vacances. Au revoir. Merci à vous. Produktion Deutschlandfunk und Hessischer Rundfunk 2008. Redaktion Elisabeth Panknin.